HR2 Kultur. Archivschätze. Willkommen. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ölkrisen wiederholen sich. 1973 gab es eine, 1979 ebenso. Aktuell erleben wir eine enorme Steigerung des Ölpreises, abhängig von der politischen Krise in Nahost und dem Krieg im Iran. Marit Teser hat in unserem Archiv nach Sendungen gesucht zu vergangenen Ölkrisen und hat Spannendes gefunden. Droschken als Transportmittel, rollschuhlaufende Kinder auf den Straßen und viele SpaziergängerInnen. Als Sparmaßnahme während der Ölkrise im Jahr 1973 gingen die autofreien Sonntage in die Geschichte ein. Deutschland werde an diesen Tagen zu einer Fußgängerzone, so kündigte Willy Brandt an und zeigte sich am 25. November 1973, dem ersten der insgesamt 4 autofreien Sonntage, vorbildlich mit Spazierstock und nicht im Dienstfahrzeug. In unseren Archivschätzen lassen wir diese Zeit wieder aufleben. Die Notwendigkeit, Öl zu sparen, war durch den Jom Kippur-Krieg ausgelöst worden. Die Industrienationen wurden so mit ihrer Energieabhängigkeit konfrontiert und in die Lage versetzt, Öl sparen zu müssen. In der folgenden Stunde hören Sie fleißige ReporterInnen, die die Situation auf den autofreien Straßen dokumentierten und Stimmen einfingen, die sich über gute Luft und freie Spazierwege freuten. Außerdem hören Sie Radiokommentare von JournalistInnen und den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt, der die Menschen zur Solidarität aufforderte. Am Abend vor dem 25. November kommentierte Wolfgang Bartsch im Radio: In dieser Woche, meine Damen und Herren, hat im Westerwald ein Autofahrer mit vorgehaltener Pistole einen Tankwart bedroht. Er wollte nicht etwa die Kasse, er wollte volltanken. Das Vorkommnis darf man wohl als symbolträchtigen Auftakt für das werden, was in 7 Stunden beginnt. Ab 3 Uhr ist Fahrverbot für Kraftfahrzeuge, auch für motorisierte Sportboote, auch für private Flugzeuge. Einiges lässt sich heute Abend schon voraussagen, teils weil es einfach nahe liegt, teils aus Erfahrungen der Holländer und der Belgier. Nicht nur der Benzinverbrauch wird abnehmen, es wird auch weniger Verkehrsunfälle geben. Manchem wird das Fahrverbot das Leben retten. Angriffslust, die sonst sonntags über das Gaspedal abgeleitet wurde, wird sich auf andere Weise abreagieren müssen, beispielsweise durch Schlägereien oder beim Familienstreit. HR3, die Frankfurter Servicewelle, wird sich völlig anders anhören als an früheren Sonntagen. Reportagen von leeren Straßen und aus, wie man noch vermutet, gefüllten Museen sollen gesendet werden. Der Bleigehalt der Luft in den Städten wird endlich einmal gesenkt. Nur, was manche morgen noch als Kuriosität hinnehmen, wird für sie bei den Wiederholungen zum wirklichen Ärgernis. Und am 23. Dezember, wenn wieder freie Sonntagsfahrt ist, kann es gefährlich werden. Die Strafen sind hoch. 400 Mark fürs Erste in Hessen. In Frankfurt überprüfen fliegende Polizeikommandos den Verkehr. Allenfalls auf dem Lande könnte mancher auch ohne Sonntagsfahrerlaubnis durchkommen. Aber das Risiko ist ansehnlich, die Nervosität nicht minder. Im Ernst soll niemand damit rechnen, dass durch Sonntagsfahrverbot und Geschwindigkeitsbegrenzung genug Öl gespart wird. Öl ist ein Kuppelprodukt. Man spart noch kein Rohöl, solange man lediglich Benzin einspart. Nur muss irgendwo begonnen werden. Kontingentierung ist nicht nur schwerer zu organisieren, sie ist auch ein harter Eingriff in die soziale Marktwirtschaft. Jeder wird mir zugeben, Geschwindigkeitsbegrenzung und Sonntagsfahrverbot sind leichter zu ertragen als Rezession und Arbeitslosigkeit. Wer schon das Sonntagsfahrverbot bejammert und nicht nur pflichtgemäß wie in den Automobilclubs, was wird der dann erst zur Kontingentierung von Benzin und leichtem Heizöl sagen, die nächstes Jahr vielleicht zu erwarten steht? Die leeren Straßen müssen als unübersehbares Warnschild für alle aufgefasst werden. Darauf steht, die Lage war wirklich noch nie so ernst. Wie weit sie sich bessert und wann, das ist eine Frage der Außenpolitik und der ganz allein. Guten Abend. Wolfgang Bartsch kommentierte am Vorabend des 25. November die kommenden Sonntagsfahrverbote. Auch die Politik musste die BürgerInnen auf die Lage einstimmen. Willy Brandt rief die Bevölkerung zur Solidarität auf. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln. Die Energiekrise trifft auf die ein oder andere Weise alle Industrieländer der westlichen Welt. Die Krise, an deren Anfang wir erst stehen, ist nicht zu verharmlosen. Die überwältigende Mehrheit unserer Bürger hat dies verstanden. Allen, die schon von sich aus den Verbrauch eingeschränkt oder die es abgelehnt haben, die Lage auszunutzen, möchte ich danken. Die junge Generation erlebt zum ersten Mal, was ein gewisser Mangel bedeuten kann. Aber ich bin überzeugt, die Jungen und die Älteren werden miteinander zeigen, was Solidarität ist und was Erfindergeist bewirken kann. Man kann uns dann nicht erpressen, wenn wir der Not begegnen, ehe sie uns wirklich auf den Nägeln brennt. Dies ist das Konzept der Regierung. Wir sparen dort, wo wir uns es leisten können zu sparen, im privaten Bereich, der 40% des Energieverbrauchs ausmacht. Vernünftige Einschränkung und gerechte Einteilung werden dafür sorgen, dass wir ein friedliches Weihnachten feiern können. Die Wirtschaft benötigt 60% der Energie. Dort wird entschieden, dass wir gut über den Winter kommen. Dort geht es um die Arbeitsplätze. Sie müssen gesichert werden. Damit das Ganze nicht leidet, muss der Einzelne sich in seiner privaten Bequemlichkeit etwas einschränken. Größere Opfer werden nicht verlangt. Jedenfalls jetzt nicht. Wir bereiten uns auch vor für den Fall, dass der Wind härter wehen sollte. Ich habe in meinem politischen Leben gelernt, mit Krisen umzugehen. Dies geschieht so ruhig wie bei dem Energiesicherungsgesetz, das wir in 4 Tagen durchsetzen konnten, oder bei dem Bemühen um neue Energiequellen. Die zuständigen Minister haben konkrete Aufträge erhalten. Erstens zum Beispiel, der Verkehrsminister soll die Verlagerung von der Straße auf die Schiene und zum öffentlichen Nahverkehr schneller voranbringen. Zweitens, die zuständigen Minister prüfen, wo soziale Schwierigkeiten entstehen und wie unbillige Härten vermieden werden können. Drittens, der Wirtschaftsminister wird darauf achten, dass es möglichst nicht zu Bereicherungen aufgrund der Krise kommt, dass wir aber gleichzeitig nicht durch voreilige Festsetzung von Höchstpreisen einen wesentlichen Teil des Ölzuflusses von draußen verlieren. Viertens, die Regierung wird das im Sommer beschlossene Energieprogramm überprüfen und beschleunigen. Das bedeutet intensive Forschung und Einsatz aller heimischen Energiequellen. Die Energiekrise kann auch zu einer Chance werden. Wir lernen in diesen Wochen, was in Vergessenheit zu geraten drohte, dass Egoismus nicht einmal den Egoisten hilft, dass wir vielmehr auf gegenseitige Hilfe angewiesen sind. Wenn wir diese Erfahrung nutzen, meine Damen und Herren, dann hat jeder von uns Grund, dem Winter mit Zuversicht zu begegnen. Hört man sich die Reportagen an, so schimmert diese Zuversicht bei den FußgängerInnen auch durch. Viele Menschen konnten der Situation Gutes abgewinnen. Es gab allerdings auch Menschen, die aufgrund der autofreien Sonntage mit Umsatzeinbußen zu rechnen hatten, so zum Beispiel auf dem Hamburger Fischmarkt oder im Frankfurter Zoo. Quer durch die Republik von Hamburg bis München waren die ReporterInnen zwischen SpaziergängerInnen, Polizeikontrollen und Pferdekutschen unterwegs. Ich glaube, den Hamburgern ist der Verzicht aufs Auto heute nicht allzu schwer gefallen. Wir hatten gestern Sturm und starken Regen und dazu noch eine Sturmflutwarnung für heute früh 5 Uhr. Der Wind ließ zwar in der Nacht zum Glück nach, die vorausgesagten 3 Meter über Mittelhochwasser traten nicht ein. Aber bei solchen Aussichten verzichtet man ja auch ohne Fahrverbot ganz gerne mal auf den Sonntagsausflug. Zu den Ereignissen, die in Hamburg am Sonntag interessant sind, gehört der berühmte Altonaer Fischmarkt. Er fängt ganz früh an, meist findet man da auch noch die letzten Reeperbahnbummler, Und um 10 Uhr, ehe die Gottesdienste in den Kirchen beginnen, ist Schluss. Auch heute früh war da Betrieb. Ich habe einige Händler befragt. Wie geht heute das Geschäft? Weniger Leute oder mehr? Schlecht. Zu wenig Leute. Ich habe noch nichts verkauft. Also das ist heute ganz mies. Also und das kommt, weil keine Auswärtigen kommen. Ich glaube auch nicht, dass das nächsten Sonntag, also wenn hier keine Auswärtigen kommen, nur von diesen paar Leuten, die hier so rum um Fischmarkt wohnen, glaube ich, lohnt sich das nicht mehr. Die ganzen Dachsen sind draußen. Und 1250 hat Düsseldorf und die sind alle unterwegs. Also viel weniger an Arbeit wie sonst. Ja, das Erste, was auffällt, wenn man auf der Autobahn fährt, ist die Tatsache, dass Krähen, Bussarde und andere Vögel aller Art auf der Fahrbahn sitzen, dort erst auffliegen im letzten Augenblick, wenn man bereits mit dem Wagen sie fast erreicht hat. Das heißt, die haben sich am schnellsten auf den verkehrsfreien Sonntag umgestellt. In Emmendingen dann war auch etwas Tierisches zu beobachten. Dort wurden die starken PS ersetzt durch ein PS-Antrieb, ein etwas geschäftstüchtiger und sicherlich auch pfiffiger Hotelier hat seine Gäste mit Pferdefuhrwerken, die etwa 50 bis 60 Jahre alt sind, transportieren lassen. Wie er darauf gekommen ist, das sagte er mir heute Vormittag, als die ersten beiden Kutschen mit Gästen bei ihnen eintrafen. Durch die Ölkrise in erster Linie und durch das Sonntagsfahrverbot, weil wir am Sonntag sehr stark frequentiert sind. Die Gäste kommen meistens oder überwiegend aus Emmendingen, Freiburg, mit dem Auto. Auf 100 Kilometer laut Tacho des Übertragungswagens bin ich heute fast ausschließlich nur zufriedenen Mitmenschen begegnet, wo immer ich stehen geblieben war. Hier zum Beispiel an der Hohe Mark auf dem Weg zum Feldberg. Ich finde es herrlich, dass keine Autos fahren. Endlich mal Ruhe, besonders da wir an der Hohe Markstraße wohnen und um 8 Uhr nicht das Gerausche der Autos hören. Man kann unbesorgt schlafen. Und wo geht's jetzt hin? In Taunus, zu Fuß. Ich finde es sehr angenehm. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, man kann eigentlich erstmals wieder eine Stadt genießen. Wir genießen es eben, dass auch in der Stadt so wenig Autos fahren. Und die Kinder laufen sogar Rollschuhe auf der Straße. Ich finde es sehr angenehm. Wir finden auch die Luft besser. So ruhig wie heute habe ich München noch nie erlebt, solange ich hier bin. Aber noch lässt sich nun nicht sagen, ob das an dem regen- und schneereichen Wetter liegt. Seit einer Stunde schneit es hier ziemlich stark. Oder ob es an der Vernunft der Münchner liegt. Auf jeden Fall sind aber fast alle bis jetzt so brav, dass es selbst den größten Optimisten schon anfängt, unheimlich zu werden. Ich bin auch 2 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Ich mache trotz Regen. Das macht mir wenig aus. Mir macht das mal Spaß. Ich bin mit dem Fahrrad Ich kann Ihnen sagen, dass wir in einer glücklichen Lage sind, dass wir bisher keine Schwierigkeiten hatten, sodass wir zwar sehr viele Kontrollen durchführen, weil es gibt ja doch eine ganze Menge Ausnahmegenehmigungen und solche Kraftfahrer, die berechtigt fahren, aber zum Glück hatten wir bisher wenig Beanstandungen. Herr von Neuzeger, wer prominent ist, der muss sich gefallen lassen, dass er auch unterwegs angehalten wird. Wie ist das denn heute, am heutigen Sonntag? Sind Sie zufällig unterwegs oder ist das ein Spaziergang, der lange geplant war? Ich habe ein Gespräch heute Nachmittag zu führen mit einem Besuch, den ich aber jetzt tatsächlich nur zu Fuß auf einem dreiviertelstündigen Weg erreichen kann. Und so verbinde ich das Angenehme mit dem Nützlichen. Ich sitze jetzt auf dem Kutschbock, zufällig begegnet einem Droschken-Express. Das steht in großen Lettern auf dieser Kutsche. Sagen Sie mal, Sie haben die Idee überhaupt erfasst. Sie fahren mit 2 Pferden durch die Stadt. Was kostet der Kilometer bei Ihnen? Der Kilometer kann man schlecht sagen, weil ich die Stunde, wenn es einer mietet, kostet das 25 D-Mark. Die Stunde. Egal wo er hinfahren will. Egal wohin, egal wie viele Personen. Habe ich natürlich jetzt nur eine Person, will gerade mal, also wie jetzt zum Brenningmeier auf die Zeil, noch nehmen wir gerade 5 Mark für das Stück. Für die alte Damen ist er mal wieder was anderes als ihre Jugendzeit. Die wollen wir zur Zeit als Gäste hier drin haben. Und Sie sind schon ausgebucht für die nächsten 3 Sonntage? Oh, ich glaube ja. Ich glaube ja. Und braucht man jetzt dazu eine Konzession? Oder ja, Sie müssen für eine Droschkenfahrt die Genehmigung haben. Trotzdem, es hier unter Muskelkraft fällt, dürfen wir nur wochentags nicht in die Stadt rein. Wir müssen die Außenbezirke befahren. Aber an diesen autofreien Sonntagen dürfen Sie also herein? Da dürfen wir hier rein. Von hier aus eine kurze Fahrt auf freier Straße zum Feldberg. Im Lokal auf dem Plateau gibt's einen Oberkellner. Man nennt ihn den schnellen Wilhelm. Aber heute hat er ausnahmsweise sehr viel Zeit gehabt. Man kann sagen, gegen die letzten Sonntage und so weiter, rund 60-70% weniger. Was sagen denn überhaupt so die Gäste hier? Meckern Sie oder empfinden Sie es als angenehm? Nein, bis jetzt habe ich noch keine Beschwerde oder keine Meckerei gehört. Im Gegenteil, das, was hier heute oben ist, ist ja auch zum größten Teil sind Fußgänger oder die mit Busse hochkommen. Wie gleichen Sie denn den Verlust aus, wenn Sie sagen, also immerhin 70% weniger als sonst? Glauben Sie, dass dann unter der Woche das Geschäft vielleicht besser geht dafür? Ja, ich nehme an, dass es vielleicht auf Samstag überwechselt. Dass wenn dann nicht Samstag das große Geschäft wenn nicht, ist. Wenn nicht ein Verbot am Samstag kommt. Nachmittag 12 oder von 12 Uhr an. Ne? Verschiedene Hotels im Taunus haben unprogrammgemäß einfach geschlossen, soweit keine Tagungen stattfanden. Wir fuhren dann vom Feldberg direkt in den Frankfurter Zoo. Ich habe so den Eindruck, die Menschen ertragen eigentlich den Sonntag mit viel Geduld, während eben die Tiger hier recht sauer sind und knurren. Vielleicht, weil sie nicht mehr aus dem Tank gelassen werden, ich weiß es nicht. Jedenfalls hier im Zoo ist relativ wenig Besuch. Mir wurde gesagt, dass etwa 50% unter dem Durchschnitt eines Sonntags liegt. Und das liegt sicher am Toten Sonntag einerseits und daran, dass eben der Zoo an einem solchen Sonntag auf die Frankfurter allein angewiesen ist, weil die Auswärtigen, die den Großteil der Besucher sonst ausmachen, natürlich nicht nach Frankfurt kommen können und damit auch den Zoo nicht besuchen können. Und so fahre ich nun ganz gelassen auf der Autobahn Frankfurt-Mannheim entlang. Ich befinde mich gerade hier im Augenblick auf dem Abschnitt zwischen dem Frankfurter Kreuz und Darmstadt. Die Straße ist erstaunlich leer. Ich fahre ziemlich langsam im Augenblick, weil ich das Mikrofon in der Hand halte. Da werde ich gerade jetzt wieder von einem anderen Wagen überholt. Manchmal lächelt der eine dem anderen zu, so ein bisschen verständnisinnig. Na, lieber Freund, hast du also auch eine Sondergenehmigung, heute zu fahren? Jetzt fahre ich unter einer Autobahnbrücke durch. Da stehen nun die Leute. Und vorhin fiel mir auch auf, als ich unter einer anderen Brücke durchfuhr, dass dort oben jemand mit einem Funksprechgerät stand und auf einmal, als ich da vorbeikam, hineintelefonierte. Nun wäre ich wahrscheinlich nicht abgebogen, sondern in Richtung Wiesbaden weitergefahren. Dann wäre ich sicherlich ein wenig später kontrolliert worden, so nehme ich an, denn man hatte mich avisiert. Nun bin ich allerdings dort nicht eingetroffen, aber vielleicht blüht mir heute doch noch irgendwo eine Kontrolle. Ich fahre jetzt gerade hier zur Raststätte Büttelborn hinein und da sehe ich jetzt einen Polizeistreifenwagen. Ich glaube, ich werde seiner Kontrolle wohl nicht entgehen. Na, warten wir mal ab, was passieren wird. Guten Tag. Bitte den Führerschein und Kraftfahrzeugschein und die Genehmigung. Bitte schön. Der Beamte macht einen sehr freundliches Gesicht, muss ich ihm zugestehen. Ist das jetzt in Ordnung? Das ist in Ordnung, ja. Sie können dann die Fahrt wieder fortsetzen. Ja, darf ich Sie jetzt inzwischen noch vorher etwas fragen? Ja, und bitte. Zwar, hat es bei Ihnen heute besondere Vorkommnisse gegeben? Wie viele Kontrollen haben Sie da schon durchgeführt? Wir sind seit 12 Uhr auf der Autobahn, haben etwa 20 bis 25 Fahrzeuge angehalten. Bis jetzt waren noch keine Beanstandungen. Die meisten Fahrzeuge waren Angehörige der Lufthansa, der überwiegende Teil und dann verschiedene Gewerbetreibende, die auf der Rückfahrt waren oder zu ihrem Betrieb dringend mussten. Haben Sie auch Spaziergänger auf der Autobahn entdeckt? Ich habe zumindest viele Leute auf den Brücken festgestellt, aber ich habe auch ein paar Leute schon auf der Autobahn gesehen. Ja, das ist uns heute insbesondere aufgefallen. Scheinbar viele Leute auf der Brücke wegen dem Schaulustigen und auch insbesondere Radfahrer auf der Autobahn, Fußgänger auf dem Haltestreifen gehen spazieren, was beim normalen Verkehr nicht der Fall ist. Was würden Sie, wenn Sie jetzt einen solcher Fußgänger schnappen, was würde denen jetzt als Geldbuße drohen? Ja. Oder? Wer unerlaubt die Autobahn betritt, muss mit einem Verwarnungsgeld von 20 D-Mark rechnen. Ja, wir fuhren dann weiter und waren in Idstein bei der Autobahnpolizei. Und die Autobahn Limburg-Frankfurt ist bekannt, dass dort strenge Kontrollen vorgenommen werden. Und wir sprachen mit dem Polizeikommissar, Bezirkskommissar Herrn Wolf von der Autobahnpolizei in Idstein. Und er sagte uns Folgendes. Wir haben grundsätzlich nach Bekanntwerden des Gesetzes uns darüber haben wir Einigkeit gefunden, auch mit unserer örtlichen Polizeistation, dass wir kontrollieren. All unsere Kontrollen, die im Laufe des Tages insbesondere auf der Autobahn stattfanden, verliefen ergebnislos. Das heißt, diejenigen, die dort fuhren, hatten entweder eine Ausnahmeerlaubnis oder sie waren ohnehin schon in den Personenkreis einzukategorisieren, die von Gesetz her frei waren. Wie sieht es mit den Geschwindigkeiten aus? Das ist ja auch eine Sache, die nun seit Samstag aktuell ist. Haben Sie da schon Messungen oder Ergebnisse oder irgendwelche Erfahrungen? Bekannt ist, dass einer auf den anderen aufpasst. Das heißt, die Kraftfahrer kontrollieren sich selbst und jeder blinkt jeden an, der wagt, ein wenig zu schnell zu fahren. Wenn diese gute Disziplin Platz greift, dann habe ich also keine Sorgen, dass auch Tempo 100 wirklich gefahren wird. Auch unsere Erfahrungen auf den Autobahnen gingen dahin, dass alle Autofahrer nahezu Tempo 100, teilweise sogar langsamer fuhren. Und das langsamer Fahren, das muss man sagen, ist auf den Autobahnen dann auch unangenehm, denn wenn einer 90 Kilometer nur fährt, so ist es schwierig, ihn mit 100 Stundenkilometer zu überholen. Der Überholvorgang wird dann leider viel zu lange. Die Sparmaßnahmen während der Ölkrise setzten sich einerseits aus den 4 autofreien Sonntagen und andererseits aus einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung von maximal 100 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn zusammen. Das Fahrverbot galt übrigens auch für PolitikerInnen. Herr von Weizsäcker, wir haben eine ganze Reihe von Anrufen bekommen, dieser Tage auch schon. Die Anrufe, weil den Abgeordneten des Bundestages Ausnahmegenehmigungen erteilt werden sollen, und zwar ganz generell. Halten Sie das für richtig oder halten Sie das für notwendig, dass Abgeordnete auch sonntags mit dem Wagen unterwegs sind? Im Rahmen der Beschränkungen, die zurzeit vorliegen, halte ich es für zweifellos richtiger, wenn für Abgeordnete keine Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Wenn wir in einen Dauerzustand kommen würden und wirklich die demokratische Basisarbeit nachhaltig darunter leiden würde, müsste man neu darüber sprechen. Im Moment finde ich es eindeutig richtig, wie wir es handhaben, keine Ausnahmegenehmigung für Abgeordnete. Also eine Notstandssituation ist das für Sie nicht? Es ist in einem Umfang eine Notstandssituation, an der wir voll teilhaben sollen und auch teilhaben können. Und ich glaube, das ist die ganz überwiegende Meinung aller meiner Kollegen und von mir selber auch. Am Abend des ersten autofreien Sonntags sprach der Journalist Christian Schütze im Radio über die Wiederkehr der Sesshaftigkeit. Er fragte unter anderem, ob der Mensch wohl auch ohne die sonntäglichen Spazierfahrten mit 150 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn glücklich sein könne. Eine Frage, die auch heute angesichts der Klimakrise und der Energiesituation nicht aktueller sein könnte. Am Abend dieses Herbsttages im Jahre 1973 lehnen Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, sich vielleicht nach einem langen Spaziergang recht zufrieden im Sessel zurück. Und Sie ziehen die Bilanz eines Wochenendes ohne privaten Autoverkehr. Vielleicht haben Sie nach langer Zeit wieder einmal zu Fuß Ihren Wohnort, Ihr Stadtviertel durchstreift und viele Veränderungen festgestellt. Nicht nur, dass die Straßen fast leer von Autos waren, eine Stille wie sonst nur in der tiefen Nacht. Auch alte Geschäfte sind verschwunden, weil sie die Konkurrenz des Supermarktes draußen auf der grünen Wiese mit seinen 300 Parkplätzen nicht mehr aushalten konnten. Dafür sind Tankstellen entstanden, kleine Spezialwerkstätten für das Auswuchten von Reifen oder das Einstellen von Zündanlagen, Geschäfte für sportliches Autozubehör, Waschanlagen. In den Stadtrandsiedlungen, die kilometerweit auseinandergeflossen sind, stehen neben oft schmalen Häusern ausladende Garagen für Erst- und Zweitwagen, für Mopeds und Rasenmäher. Aus der Fußgängerperspektive, die wir durch Regierungsverordnung gezwungen nun eingenommen haben, wirken alle diese Dinge, so blitzneu sie auch sein mögen, seltsam veraltet. Verlassene Stützpunkte einer Gesellschaft, die sich für eine vollmotorisierte Zukunft unbegrenzter Mobilität gerüstet hatte und nun schneller als gedacht an die Grenzen des Wachstums stößt. Beim Gehen sieht man mehr als beim Autofahren und man hat Ruhe zum Denken. Die Bilanz der Gedanken an diesem ersten Fußgängersonntag ist vielleicht noch ausgeglichen. Der Reiz neuer, interessanter Erfahrungen beim Laufen wiegt die düsteren und drückenden Empfindungen noch auf. Der Verzicht auf Mobilität, obgleich erzwungen, wird noch ganz gern hingenommen, weil man ihm mit Sportsgeist, Sarkasmus oder einfacher Vernunft das Beste abgewinnen kann. Der eine genießt die gute Luft auf autofreien Straßen vom wieder flott gemachten Fahrrad aus. Ein anderer fühlt sich sicher vor unangemeldeten Besuchern und frei von Einladungen zu langweiligen Verwandten. Und dann wird es auch viele Menschen geben, die auf die Ausfahrt am Sonntag gern verzichten, weil alle anderen es auch müssen und auf diese Weise die Stadt nicht mehr durch Lärm und Abgase unbewohnbar ist. Doch wie lange hält solche Tröstung an im Angesicht eines Autos, das vielleicht erst jüngst gekauft wurde und womöglich überwiegend für die Freizeitgestaltung? Erfahrungen aus Holland lehren, dass die Menschen an den ersten beiden autofreien Wochenenden die Einschränkung der gewohnten Beweglichkeit leicht ertragen haben, dass dann aber Missvergnügen und Aggressivität wuchsen. Dabei enthüllte sich ein wesentlicher Nebenzweck, den das Auto hat, auch wenn die Verkehrsfachleute in sachlich unterkühlter Art immer vom vernünftigen Individualverkehrsmittel Automobil sprechen. Es ist der Zweck des Autos als Mittel zur emotionalen Entladung des Menschen nach einer Arbeitswoche der Nüchternheit, Anspannung und Disziplin. Das Sonntagsfahrverbot nimmt diese Möglichkeit zur emotionalen Entladung. Damit verliert das Auto viel von seinem Reiz und ein Potenzial von Aggression kann sich nicht mehr auf den Straßen entladen. Die Meldungen über die Zunahme häuslicher Kräche in Holland sind durchaus glaubwürdig. Auf die Dauer stehen uns also zu den wirtschaftlichen Sorgen auch seelische Belastungsproben durch erzwungene Sesshaftigkeit bevor. Da mag es hilfreich sein, wenn wir etwas Abstand nehmen und den Menschen als ein Wesen betrachten, das zwischen Mobilität und Ortsfestigkeit abwechselt und dazu neigt, diejenige der beiden Daseinsformen zu bevorzugen, die gerade schwer zu verwirklichen ist. Die große Leidenschaft der Gegenwart ist die Bewegungssucht, hat Alexander Mitscherlich geklagt. Starke Motoren, von billiger Energie getrieben, haben den seit Tausenden von Jahren an seiner Erdenschwere und Kurzatmigkeit leidenden Menschen endlich befreit. Was im antiken Mythos vom Flieger Ikarus und im Schnellläufer aus Münchhausens Erzählungen an Träumerei überliefert war, wurde in unseren Zeiten durch die technische Wirklichkeit noch überboten. Mit seinem starken Erfindergeist überwand der Mensch die beklagenswerte Schwäche seines Körpers. Und dieses geschah massenhaft in der westlichen Welt. Wie im Rausch wurden unvorstellbare Kräfte entfesselt und der aus der Entwicklungsgeschichte des Menschen mitgeführte Wandertrieb der Jäger- und Sammlerzeit auf angenehmste Weise in voll klimatisierten Wohnwagen befriedigt. Die Ortsveränderung gehört zum Verhalten der menschlichen Art seit Urzeiten. Einstmals war sie für das Überleben zwingend nötig. Deshalb gilt in der Kulturgeschichte die Stufe des Sesshaftwerdens zum Zwecke des Ackerbaus als ein bedeutender Fortschritt. Beklagenswert ist seither in allen zivilisierten Gemeinschaften der Mensch, der kein Zuhause hat und keine Heimat, der nicht weiß, wo er sein Haupt betten soll, der, wie es in unserer Amtssprache heißt, keinen festen Wohnsitz hat. Das Schicksal des Wanderns traf vor weniger als 2000 Jahren noch ganze Völker in Europa und seither hat es immer wieder Völkerwanderungen gegeben in Form von Flüchtlingsströmen ungezählter Menschen, die sich vor Feinden, vor Hunger oder vor Klimaverschlechterungen retten wollten. Am Ende der ersten großen europäischen Völkerwanderung gründete in Zeiten anhaltender Unordnung und Unsicherheit im Jahre 529 der später heilig gesprochene Benedikt von Nursia, heute Norcia bei Spoleto, das Kloster Monte Cassino und erdachte die Ordensregel für die Benediktinermönche. Sie wurde, später vielfach abgewandelt, die wichtigste Regel für das abendländische Mönchstum. Der bekannteste ihrer Grundsätze lautet Ora et Labora, bete und arbeite. Aber ebenso wichtig ist die Verordnung der Stabilitas Loci, der Sesshaftigkeit an einem Ort. Sie erschien dem heiligen Benedikt als eine wesentliche Voraussetzung des sinnvollen geistlichen Lebens und als Grundlage der Kultur. Nach den Jahren des Wanders und der Unstabilität muss es diese Bestimmung der Ordensregel mehr noch als das Ora et Labora gewesen sein, was die jungen Menschen für das Klosterleben gewann. Die Sehnsucht nach einem sicheren Ort zum Bleiben war groß. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erlebte Christoffel von Grimmelshausen das Wanderdasein eines Heimatlosen, den der Dreißigjährige Krieg herumwirbelte wie der Herbstwind das welke Blatt. In Frankreich herrschte zu dieser Zeit die erhabene Stabilität des geordneten Zentralstaates und während der deutsche Grimmelshausen seinen abenteuerlichen Simplicissimus sich nach einem festen Ort sehnen lässt, hat der französische Mathematiker Blaise Pascal Anlass, über die Unrast der Menschen zu klagen. Eine Unrast, die von innen heraus drängte, nicht aufgezwungen ist. Er schrieb, alles Unglück dieser Welt kommt daher, dass die Menschen nicht still in ihrer Kammer sitzen bleiben können. Der amerikanische Dichter Thornton Wilder hat es um die Mitte unseres Jahrhunderts etwas leichter genommen, als er sagte, man spricht viel von Leuten, die in Häuser einbrechen wollen, aber viel mehr Menschen wollen aus ihren Häusern ausbrechen. an der bequemsten Form des Ausbrechens, nämlich der sonntäglichen Vergnügungsfahrt mit dem eigenen Auto, werden wir bis auf Weiteres gehindert sein. Und das höchste Glück, so wie Sigismund von Radetzky es ironisch gesehen hat, nämlich das Rasen mit 150 Stundenkilometern durch die innere Leere, bleibt uns sogar an den Werktagen versagt. Noch handelt es sich bei den Maßnahmen, die unseren Bewegungsdrang und unsere Geschwindigkeitssucht dämpfen, um vorübergehende Beschränkungen, so heißt es jedenfalls. Aber wenn es sich nun als nötig erweisen sollte, sie verdauernd beizubehalten und gar noch auszuweiten, was wird aus uns, wenn in Zukunft für Ortsveränderungen, die nicht lebensnotwendig sind, keine Energie mehr zur Verfügung steht? Wir dürfen aus der Geschichte der Menschheit darauf hoffen, dass die neue Sesshaftigkeit Gedanken auslöst, die unsere innere Leere ausfüllen werden, sobald dort nicht mehr mit 150 Stundenkilometern herumgerast wird. Das war Christian Schütze, der im Radio über die Wiederkehr der Sesshaftigkeit sprach. Die Ölkrise konfrontierte die Industrienationen mit ihrer Abhängigkeit von Rohstoffen aus Übersee. Zum Abschluss der Archivschätze hören Sie nun noch einmal Willy Brandt mit einer Rede vor dem Bundestag über die Herausforderungen der Krise. Situation und Entwicklung der Energieversorgung sind das beherrschende Thema dieser Tage und Wochen. Nicht nur bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft und darüber hinaus in nahezu allen Industriestaaten der Welt. Die Lage ist schwierig und sie kann sich noch verschärfen. Wir sehen jedoch nicht tatenlos zu, sondern wir stellen uns den Schwierigkeiten und sind entschlossen, sie zu meistern, auch wenn wir wissen, dass die Probleme der Rohölverknappung von keinem Verbraucherland allein gelöst oder gar beseitigt werden können. Mehrere europäische Länder, darunter wir hier in der Bundesrepublik Deutschland, haben erste Sparmaßnahmen getroffen. Die Vereinigten Staaten bereiten solche vor, wie die Erklärung des Präsidenten der USA von vor wenigen Tagen deutlich machte. Bei meinen Gesprächen mit Staatspräsident Pompidou in Paris Anfang dieser Woche haben uns die Energiefragen vorrangig beschäftigt. Mein dringlicher Appell an die Solidarität der Europäer ist nicht ohne ein positives Echo geblieben. Die Europäische Gemeinschaft wird, davon bin ich jetzt überzeugt, der Energieversorgung einen zentralen Platz in ihrer Politik zuweisen. Auch die bevorstehende Konferenz der Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen wird daran nicht vorbeigehen können. Inzwischen haben wir die vielfältigen bilateralen Kontakte zwischen Erdölförder- und Erdölverbraucherländern ebenso aufmerksam verfolgt wie die jüngste Konferenz arabischer Staaten in Algier. Für die deutsche Öffentlichkeit ist es klar geworden, wie stark wir zum einen von der Erdölversorgung abhängig sind und dass es zum anderen ganz überwiegend internationale Gesellschaften sind, die uns diesen Rohstoff vermitteln. Mir erscheint es nicht verwunderlich, dass es nicht nur Sorgen und hier und da Empfindungen einer gewissen Ratlosigkeit gibt, sondern dass es auch an meist gut gemeinten Ratschlägen, Rezepten und zuweilen übertriebenen Prognosen nicht fehlt. Ich will auf solche Ratschläge, die häufig in dem Bereich angesiedelt sind, den man als Biertischstrategie bezeichnet, nicht näher eingehen. Lassen Sie mich nur darauf hinweisen, dass Nahostkonflikt und Energiekrise nicht einfach, wie häufig angenommen wird, dasselbe sind. Wenn ich meine Vermutung so ausdrücken darf, die eine nämlich die Erdölkrise, wird noch länger dauern als der oder das andere, nämlich der Nahostkonflikt. Ich kann und will natürlich niemand daran hindern, die Debatte draußen auf die ihm richtig erscheinende Weise zu beleben. Aber ich meine, dies sei nicht die Zeit, in der uns Ismen weiterhelfen. Für uns in der Regierung und ich meine für uns alle hier im Bundestag muss es darum gehen, was heute und morgen und für die überschaubare Zukunft sinnvoll getan werden kann. Zunächst möchte ich ein Wort des Dankes sagen. Wir haben das erste Sonntagsfahrverbot hinter uns. Wir haben mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen erste Erfahrungen sammeln können. Die Ergebnisse sind, so meine ich, durchaus erfreulich. Anpassungsfähigkeit und eine Bereitschaft zu einem gewissen Verzicht, diese Eigenschaften sind bei den Menschen in unserem Lande lebendig, wenn es notwendig ist. Es ist gut zu wissen, dass es so ist. Die Fragen, die jetzt zu beantworten sind, lauten: Wie wird es in der Erdölversorgung und in der Erdölpolitik, in der Energiepolitik weitergehen? Wie können sich die augenblicklichen Schwierigkeiten auf die Arbeitsplätze und auf die Preise auswirken? Und was tut die Bundesregierung, was kann sie in dieser Situation tun? Da gibt es, um das bei dieser Gelegenheit zu sagen, diejenigen, die dem Wirtschaftsminister ankreiden, er habe die Situation zu günstig dargestellt. Aber, so frage ich, seit wann ist es denn die Aufgabe des Bundeswirtschaftsministers, für eine Dramatisierung der Lage zu sorgen? Seine Aufgabe war es, die beruhigenden Faktoren hervorzuheben, und ich hoffe, er wird bald darauf zurückkommen können. Meine Damen und Herren, wir können darüber ja in aller Ruhe reden. Wer auch nur ein Funken von Einsicht in die Entwicklung dieser Wochen hat, weiß, dass die Wahrheit, die Sie wissen möchten, im Laufe allein der letzten 3-4 Wochen sich fast von Tag zu Tag verändert hat. Die politisch motivierte Verknappung und Verteuerung des Öls auf der Welt, ihre Begleitumstände und ihre Konsequenzen sind eine Herausforderung an die Vernunft. Sie sind auch eine Herausforderung an die schöpferische Fantasie. Wir sagen, dass Not erfinderisch mache. Und dies heißt, Europa muss zum technologischen Sprung entschlossen sein. Was zum Beispiel auf anderthalb Jahrzehnte berechnet war, lässt sich, wenn es sein muss, auch in 3 oder 4 Jahren machen. Sorge macht uns die Entwicklung der Energiepreise. Sie sind von großer Bedeutung für die allgemeine Preisentwicklung. Mit unserer Preissteigerungsrate von zuletzt 6,6% liegen wir eindeutig am Ende des internationalen Geleitzuges. Dies allein schon war ein nicht gering zu schätzender Teilerfolg unserer Stabilitätsbemühungen. Außerhalb unserer Grenzen wird dies, wie ich erst vor wenigen Tagen ebenso wie der Finanz- und der Wirtschaftsminister feststellen konnte, stärker erkannt und anerkannt als im eigenen Land. Rechnen wir die großen Preissteigerungen für Benzin, Dieselkraftstoff und Heizöl heraus, liegen wir statt 6,6 bei 5,9%. Das wäre jene Tendenzwende, die wir im Februar und Mai mit unseren Stabilisierungsprogrammen angestrebt haben. Sicher, und dies weiß die Regierung, Sicher haben die Erdölförderländer die Preise ganz erheblich heraufgesetzt. Das konnte nicht ohne Auswirkung auf die Kosten und damit auf die Preise der deutschen Mineralölwirtschaft bleiben. Damit lässt sich aber keinesfalls jeder Preis rechtfertigen, der im Augenblick verlangt wird. Deshalb können und werden wir der Mineralölwirtschaft in dieser Situation die Beweispflicht für Preiserhöhungen nicht ersparen. Ich darf noch einige zusätzliche Bemerkungen machen, meine Damen und Herren, zur europäischen und internationalen Dimension des Energieproblems. Die Bundesrepublik Deutschland bezieht ihr Erdöl und ihr Uran überwiegend von weit her, aus Übersee. Die für unsere Versorgung wichtigen Fernleitungen beginnen in Rotterdam, Triest, Marseille oder in der Sowjetunion. Die großen Energiekonzerne haben ihren Sitz außerhalb unseres Landes. Im deutschen Teil der Nordsee gibt es praktisch kein Erdöl. Daraus ergibt sich die grundlegende Notwendigkeit für unsere Volkswirtschaft, um den möglichst freien, ungehinderten Zugang zum Weltmarkt ebenso bemüht zu bleiben, wie um den einheitlichen Binnenmarkt der Europäischen Gemeinschaft. Ich darf hier unterstreichen, an der Energiefrage wird sich zeigen, was die Europäische Gemeinschaft wirklich wert ist. International gilt weiterhin unser Angebot auf faire und ausgewogene Zusammenarbeit mit allen Regionen der Welt. Seien Sie nun Energieerzeuger oder Energieverbraucher. Unsere politischen Bemühungen richten sich auf diese Zusammenarbeit, ebenso die vielfältigen Anstrengungen deutscher Unternehmen im Ausland. Diese Anstrengungen gilt es verstärkt zu stützen. Aber auch dieser Satz hat eine Adresse außerhalb unserer Grenzen. Wer bereit ist zur Kooperation, muss auch zur Kooperation fähig sein können. Wir stehen, meine Damen und Herren, vor einer Entwicklung, die nicht frei ist von Risiken und Schwierigkeiten. Manche von uns Älteren haben in ihrem Leben gelernt, mit Krisen umzugehen. Andere in unserem Land, zumal die Jüngeren, sind dabei, ihre eigenen zusätzlichen Erfahrungen zu machen. Ich bin sicher, wir werden uns miteinander nicht unterkriegen lassen. Herausforderungen wie die der Erdölkrise setzen auch neue Kräfte frei. Und ich vertraue darauf, dass Europa noch über unverbrauchte Kräfte im doppelten Sinne des Wortes verfügt. Wir haben die Pflicht, zäh und zielbewusst zu handeln, selbst wenn manche Maßnahmen unpopulär erscheinen müssen. Ich weiß, wir haben dabei über schwankende Stimmungen des Augenblicks hinaus die Unterstützung der großen Mehrheit unserer Bürger. Deshalb sage ich ohne Aufregung, sondern mit voller Zuversicht, wir werden nicht nur gut über den Winter kommen, sondern unser Volk wird, wie seine europäischen Nachbarn beweisen, dass es eine neue Bewährungsprobe gut zu bestehen weiß. Und dies wird dann für alle miteinander zu einer wertvollen Erfahrung werden. Soweit also, meine Damen und Herren, die Erklärung des Bundeskanzlers zur energiepolitischen Situation aus der Sicht der Bundesregierung. Zum Abschluss der Archivschätze sprach Willy Brandt vor dem Bundestag über die Sparmaßnahmen von Energie im Zusammenhang der Ölkrise im Jahr 1973. Obwohl wir sie heute in einem anderen Kontext erleben, so sind die Themen von damals heute wieder aktueller denn je. Die Ölkrise läutete das Ende des Wirtschaftswunders ein. Zwar wurde das Tempolimit im Folgejahr gemäß dem Motto »Freie Fahrt für freie Bürger« wieder aufgehoben, die Wirtschaft erlebte jedoch eine Rezession, die eine höhere Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in der Autoindustrie zur Folge hatte. Das waren die Archivschätze über die Sonntagsfahrverbote mit Reportagen von Deutschlands autofreien Straßen, mit Kommentaren von Wolfgang Bartsch und Christian Schütze und mit zwei Reden von Willy Brandt. Marit Theser mit einer Archivrecherche zum Umgang mit der Ölkrise 1973. Mein Name ist Christiane Kreiner und wir wünschen Ihnen noch ein schönes autofreies Wochenende.